Wolfgang Haag und Sandra Penske empfangen uns im Institutsneubau des MPI am Deutschen Platz in Leipzig. Im sich über mehrere Stockwerke nach oben öffnenden Foyer zieht sich eine Kletterwand in schwindelerregende Höhe. Und schließlich wird hier auch Primatenforschung betrieben. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die da in der Pause trainieren, erzählt Wolfgang Haag. Wir nehmen den Fahrstuhl. Starten wir mit einer guten Nachricht, fährt Haag fort, als wir im Besprechungsraum zusammensitzen. Es scheint mit dem Kind zu funktionieren. Die Probe aus dem Felsenbein lieferte 24% endogener DNA, also Erbmaterial, das vom Kind selbst stammt. Das ist zwar lange nicht so viel wie bei der Schamanin, dort waren es über 60%. Aber damit können die Archäogenetiker arbeiten. Die Erleichterung ist groß. Sandra Penske, Doktorandin der Archäogenetik, hatte das Felsenbein des Kindes in Halle abgeholt. In einem Reinstraumlabor, wo Schutzanzüge, Schleusentüren und erhöhter Luftdruck dafür sorgen, dass keine Kontaminationen hereingetragen werden, wurde das Felsenbein gesäubert und mittels UV-Licht sterilisiert. Dann wurde ein winziges Loch in den Knochen gebohrt. Penske zeigt ein Foto auf dem Laptop. Früher mussten wir das Felsenbein aufschneiden. Heute reicht ein minimalinvasiver Eingriff, erklärt sie. Das kann leicht retuschiert werden, etwa um es wieder auszustellen. Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Faktor. Man weiß ja nicht, was in Zukunft alles möglich sein wird. Es werden lediglich 50 Milligramm Knochenmehl benötigt. Für die DNA-Extraktion reichen eigentlich 30, aber so hat man noch eine Reserveprobe. In einer wässrigen Lösung werden auf biochemischem Weg die Knochenmatrix und, insofern noch vorhanden, die Zellmembranen aufgelöst, sodass die DNA herausgeschwemmt wird und angereichert werden kann.